Erster Gott zeigt mir zwei Körbe mit Feigen. Sie stehen vor dem Tempel. König Nebukadrezar brachte viele Menschen nach Babel. Zweiter, ein Korb hat gute Feigen. Der andere Korb hat sehr schlechte Feigen. Dritter Gott fragt, was siehst du? Ich sage, gute und schlechte Feigen. Vierter, dann spricht Gott wieder zu mir. Fünfter Gott sagt, die guten Feigen sind wie die Menschen in Babel. Sechster, ich helfe ihnen. Sie kommen zurück in ihr Land. Ich baue sie auf. Siebter, sie kennen mich von ganzem Herzen. Sie sind mein Volk. Ich bin ihr Gott. Achter, die schlechten Feigen sind wie König Zedekia. Er und seine Männer sind schlecht. Das gilt auch für die Leute in Ägypten. Neunter, alle Länder sehen ihre Probleme. Die Menschen lachen über sie. Sie sagen böse Worte. Zehnter, ich schicke Krieg und Hunger. Sie sterben in ihrem Land. Gott gab dieses Land ihren Vätern.